dass mir der Tränen ist durchschwommen und ich bin entkommen, der Liebe entkommen, der Liebe entkommen, der Liebe entkommen, der Liebe entkommen. Erinnerung wird umgeschrieben, um den Schmerz herauszusieben, Mauern des Vergessens dämpfen und nun muss ich nicht mehr kämpfen, ja, das Trauern des Ermessens hinter Mauern.